Erster sendet ein Lamm für den Herrscher des Landes, von den Felsen durch die Wüste zum Berg der Bewohner Zions. Zweiter, die Städte Moabs werden an den Pforten des Arnon wie flatternde Vögel oder ein verlassenes Nest sein, weil ihre Bewohner vertrieben wurden. Dritter, gebt Rat und helft. Schützt die Menschen wie die Nachtschatten spendet am helllichten Tag, versteckt die Vertriebenen und verratet die Flüchtlinge nicht. Vierter, lasst die Vertriebenen aus Moab bei euch bleiben und seid ihnen ein sicherer Ort vor denen, die zerstören, bis der Unterdrücker verschwunden ist und die Gewalt ein Ende hat. Fünfter, dann wird ein Thron durch Güte gefestigt werden, und im Zelt Davids wird jemand dauerhaft darauf sitzen, der gerecht richtet, nach Recht sucht und sich für Gerechtigkeit einsetzt. Sechster, wir haben von Moabs großem Stolz gehört, von seiner Überheblichkeit und seinem Hochmut und auch von seinen falschen Worten. Siebter, deshalb wird Moab über sich selbst klagen, und alle werden weinen, ihr werdet um die Traubenkuchen von Kirhareset seufzen, weil ihr völlig niedergeschlagen seid. Achter, denn die Felder von Heschbon sind verdorrt, weil fremde Herrscher die Weinstöcke von Sibma zerstört haben, deren Reben bis nach Jeser reichten und sich sogar bis in die Wüste und über das Meer ausbreiteten. Neunter, deshalb weine ich mit Jeser um die Weinstöcke von Sibma und weine auch um Heschbon und Eleale, denn die Freude über eure Ernte und Weinlese ist verschwunden. Zehnter, Freude und Jubel sind aus den Gärten verschwunden, und niemand jubelt mehr laut in den Weinbergen. Niemand tritt Wein in den Keltern, denn ich habe dem Jubel ein Ende gesetzt. Elfter, deshalb bebt mein Herz für Moab wie eine Leier, und mein Innerstes ist traurig wegen Kirhareset. Zwölfter, auch wenn Moab auf die Opferhöhe geht und sich dort anstrengt, um in seinem Heiligtum zu beten, wird es nichts erreichen. Dreizehnter, das ist die Botschaft, die der Herr einst über Moab gesprochen hat. Vierzehnter, aber jetzt hat der Herr gesagt, in 3 Jahren, genau wie man die Jahre eines Arbeiters zählt, wird Moabs Macht mit all seinen vielen Menschen verachtet sein, und nur ein sehr kleiner Rest wird übrig bleiben.